Ich fick die Bitches, ich bin der Richest. A to the P, F to the E, L to the S, A to the F and G. Apfelsaft. Tu mir einen Gefallen und putz Fenster. Ihr Wack MCs, ihr Leck MCs. Yo, keep it real. Yo, keep it real. Yo, ich knall die Sack mit meiner Volta PKK. Ey, wir ficken täglich Schnuppen, Alter. Na, na, alle deutschen MCs sind schwul. Scheiß auf all die Pseudo-Hip-Hop-Kacke. Hier, Trump-Hip-Hop mit Niveau. Also meistens jeden Tag. Es ist 7 Uhr. Hier ist Paper Jam 13. Die Morning Show. Und hier nur für euch ein Cappuccino. Aber mir scheißegal. Es hilft, wenn man sich fühlt, als wäre man zweite Wahl. Hörst du mir zu? Warum habe ich dich so lange nicht mehr gesehen? Interessieren dich die Dinge nicht mehr, die hier geschehen? Unser Flehen, die Gebete, unser drehendes Leid. Was machst du bloß mit all deiner Zeit? Wahrscheinlich bist du selbst breit. Ich bin so weit, dass ich von mir behaupten kann, habe ich jene Religion gehabt, dann habe ich sie verloren. Der Mann, der ich geworden bin, hat endlich gecheckt. Selbst wenn du irgendwo steckst, bist du nicht perfekt. Denn während eine Hälfte auf dieser Erde verreckt, wächst die andere Hälfte sich jeden Abend ein auf ihren Intellekt. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. Nur der Familie kann ich auf jeden Fall trauen. Ich halte kaum noch ein Stückchen auf dich. Denn du lässt es doch zu, dass die Familie zerbricht. Fühlst du mich? Ich halte kaum noch ein Stückchen auf dich. Denn egal wie sehr ich bete, du hörst mich nicht. Das ist nicht viel, was wir haben, aber das, was wir haben, gehört uns. Wir haben nichts zu verlieren. Es ist nicht viel, was wir haben, aber das, was wir haben, gehört uns. Was kann uns noch passieren? Ich wollte alles richtig machen. Mom sollte lachen. Sich nicht mehr so viel Sorgen um alltägliche Sachen wie: Wo kriegen wir das Geld für die letzten zwei Mieten her? Wenn du in der Schufa stehst, ist es mit den Krediten schwer. Wer bietet mehr für das Talent, das ich bin? Wer von all den A&Rs sieht in mir Gewinn? In kürzester Zeit war eine Plattenfirma da. Eine Million verkaufter Platten ist das, was geschah. Das war schon komisch, sogar der Nachbar sang auf einmal mein Lied. Verdammt vielen Leuten gefiel, was ich da schrieb. Doch es blieb nicht aus, es war klar, was kommen musste. Einer in der Firma war der, der's wieder besser wusste. Ein Arschkriecher, meinte er hat eine tolle Idee. Cappuccino soll jetzt nur noch so rappen wie Oli P. Er wollte eine ganze CD mit kitschigen Texten. Geld, das ich damit machen könnte, sollte ich nicht unterschätzen. Es war der Mittelfinger, den er von mir bekam. Woraufhin er mich sofort von seiner Liste nahm. Aber ich bleib lieber arm, als wie die Typen zu klingen, die ihre Texte nicht selbst bringen, geschweige denn singen. In diesen Dingen bin ich komisch, warum brauch ich nicht fragen? Ma machte mir klar, du musst immer die Wahrheit sagen. In diesen Tagen fällt mir das nicht schwer, denn außer der Wahrheit haben wir nicht viel mehr. Es ist nicht viel, was wir haben, aber das, was wir haben, gehört uns. Wir haben nichts zu verlieren. Was wir haben, aber das, was wir haben, gehört uns. Was kann uns noch passieren? Du hast du mich jemals gehört, wenn ich gebetet habe? Wenn ja, warum bin ich dann in dieser Lage? Warum trägt Oma zwei der eigenen Töchter zu Grabe? Warum blieb von Daddy lediglich eine Narbe? Warum ist die ganze Welt eine Maskerade? Warum der Glaube nur Fassade? Warum finden alle das nur schade? Ich wage es nicht zu denken, doch es fällt mir sehr schwer. Es scheint, als interessieren wir dich nicht mehr. Ich wage es nicht zu denken, doch es fällt mir sehr schwer. Es scheint, als interessieren wir dich nicht mehr. Es ist nicht viel, was wir haben, aber das, was wir haben, gehört uns. Wir haben nichts zu verlieren. Es ist nicht viel, was wir haben, aber das, was wir haben, gehört uns. Was kann uns noch passieren? Guten Morgen, hier ist Paper Jam 13, die unruhige Morning Show mit dem Unruheherd. Willkommen. Am Mikrofon bin ich, der Unruheherd, das war Cappuccino mit nichts zu verlieren. Und falls ihr mehr Infos wollt, checkt www.paperjam.de. Und www.studio-38.de. So, dann haben wir ein paar Grüße raus für den Anfang. Wir grüßen Martina, Jennifer, Eileen, Fatih und Heinz, wer und wo auch immer ihr seid. Wer sich angesprochen gefühlt hat, kann sich ja mal melden, entweder per Mail studiofeedback@yahoo.de oder über unsere Mailbox. Ruft uns jetzt an 01212 5419 54 170. Und außerdem, wir haben Grüße an Normski und Ine. Die Feststellung, dass Kiffer der größte Fan der Band Anspruch der Welt ist. Und noch eine Nachricht von Dollar, DJ Dollar TW, leckt ihn fett. Und von der da gleich hinterher, ihn auch. Und nun unser vor sich hingefloates Inhaltsverzeichnis. Und danach Ede Whiteman mit Er ist ein Penner. Paper Jam 13. Unruheherd Heidelberg 2003. Letztes Mal nichts in der Richtung, Cora war da, diesmal keine Frau in Sicht, na wunderbar, dafür der Inhalt in Reimform, mal wieder, also springt auf die Tische und schwingt eure Glieder, für die Lieder, die Paper Jam 13 uns bringt, und für all die, die sagen, Hip-Hop stinkt, gibt's viel Material aus anderen Stilen, und auch die Only Hip-Hops dürfen marschieren, zum Beispiel zu Scamp oder bei Let It Go. Mal ernst, mal witzig, aber immer mit Niveau versprochen. Und jetzt bringen wir das Radio zum Kochen mit Reggae von White Man, das geht in die Knochen. Tanz mit Las Vegas, hört Hagen Talente, hört den Hip-Hop-Messia, bounce gegen die Wände. Lauscht dem Anti-Witz des Monats, lasst euch Straßen erklären. Spielt zwei Smaragde und habt euch mal gern. Sick and wired für die Depression, nur trotzdem den Chart. Mit Medien wirksam, Indigo auf einen Schlag. Dem Triana-Clan aus Russland und Shera MC, Zeit und Bakari, der Next, den Beat Lee. Letztendlich der Wüstenplanet, wie immer dabei. Und die Metzger Y-Cities bei PJ13. Und das jetzt geht raus an alle Frauen und Männer. Ede Whiteman, Mitch, er ist ein Penner. Ja, er friert und hat Hunger, ist verwirrt und hat Kummer. Ja, er leidet und er pennt in einem Karton, weil ihn niemand mehr kennt. Denn er ist ein Penner, lebt im Müll und ist ein Fuselkenner. Arm und am Boden zerstört, er ist ein Penner. Hier in der Gesellschaft bestimmt nicht der Renner, weil er nicht in euer Bild gehört. Jeden Tag immer dasselbe Spiel und Alkohol macht süchtig und bestimmt nicht tüchtig. Alles wieder flüchtig, hat sie sehr berüchtigt. Keiner sieht ihn Ja, also ich möchte jetzt mal was klar machen, ja. Junge, einem Kerl mit deinem Intelligenzquotient, weißt du, was ich dem empfehlen würde? Rauch erstmal richtig die Birne dick. Wirklich, ich empfehle dir mal einen Topf zu machen. Und dann, weißt du, du drehst ziemlich am Zeiger, meiner Meinung nach. Ja, verpasst dir mal einen Topf und weißt du, dann geht's dir wahrscheinlich besser, weil, naja, was soll man dazu sagen? Hallo, lieber Unruheherd, so wie du dich nennst. Mein Name ist Dr. Millersberg Berger Forgusson und ich bin der Vorsitzende Psychologe der Christenfront. Und ich wollte Sie darüber informieren, dass Ihre Sendung, wie soll ich sagen, nicht ganz jugendfrei ist, um es mal nicht so hart auszudrücken. Und ich wollte sagen, fragen, ob Sie also Ihre Rap- und Mädellieder da aus dem Programm nehmen könnten und stattdessen ein paar diese Kirchenchorlieder in das Programm nehmen würden. Am besten nur Kirchenprogrammchorlieder und ein paar Interviews mit christlichen Vorsitzenden und so. Ich wollte auch sagen, dass es in der Tat nicht uncool ist, Christ zu sein. Es ist das Gegenteil oder so ähnlich. Also ich wollte sagen, es ist cool, Christ zu sein und denkt dran, Jesus liebt euch und Jesus hat kein Ecstasy genommen und auch keinen Unzug getrunken und braucht auch natürlich keinen Anabolika. Daraus folgt, Jesus ist echt cool. Du brauchst nur, wenn mal wieder so ein Blödkopf ankommt und dich in der Disco anpöbelt, sei es unzüchtig oder weil er dir Ecstasy verkaufen will, zu sagen, hey Mann, schon mal dran gedacht, dass Jesus dich liebt. Ihr sollt mal sehen, welche tolle Wirkung so ein cooler Spruch für Blödköpfe hat. Denkt dran, Jesus ist cool. Ihr seid echt geil. Die geilste Musik läuft bei euch. Ja, muss man schon mal loswerden. Okay, ciao Leute. Und macht's weiter so, wie ihr seid. Ja, ciao. Timmy Boy, bist du das? Ja, auf jeden Fall. Naja, okay, tschüss. Fuck you, Paper Jam! Unruheherd, warum muss alles so enden? Wärst du früher gekommen, dann hätten wir all deine Probleme sofort gelöst. Aber du kommst ja nie. Und du nennst mich nicht einmal Pate. Was soll ich jetzt tun? Deine Probleme sind doch die Probleme der Familie. Verdammt nochmal. Nun gut, ich werde den Konsulieri befragen und wir suchen gemeinsam eine Lösung. Komm morgen um 7 auf meine Yacht. Dort werde ich das Ergebnis mitteilen. Ach ja, wie war nochmal deine Schuhgröße? Ja? So, was Schulz, gell? Oh, ich muss auflegen. Ja, aber truft, du weißt schon. Ruf uns an. 012-12-5-419-54-170. Erste Mal, ich hatte zu viel getrunken. doch das war mir scheißegal. Ich ging zu dir hin und ich sagte zu dir: Willst du tanzen? Willst du tanzen? Willst du tanzen mit mir? Wir tanzen, wir tanzen, soll die Welt aufhören sich zu drehen. Wir tanzen, pulsieren, alle anderen bleiben stehen. Wir tanzen, diesem Leben zu entfliehen. Wir tanzen, in unsere Sphären uns der Wirklichkeit zu entziehen. Auch die schönste Party geht mal vorbei. Du gingst andere Wege, der Knospen der Liebe brach entzwei. Mit diesem Zeitpunkt hör ich auf zu existieren. Nun steh ich vor deiner Tür, kann nicht aufhören zu skandieren. Wir tanzen, wir tanzen, soll die Welt aufhören sich zu drehen. Wir tanzen, pulsieren, alle anderen bleiben stehen. Wir tanzen, diesem Leben zu entfliehen. Wir tanzen, in unsere Sphären uns der Wirklichkeit zu entziehen. Shining bright, I'm gonna make you my wife and treat you like a queen till the day you die. Our love is so strong, it makes me wanna cry. When I look your eyes, girl, you hypnotize me. You take me special places in my fantasy. You're like the melody from a hit record, unforgettable, so special in every way, you're incredible. I wanna make love to you, get freaking, have sex with you, cause baby, you're my boo. I wanna express the passion hidden inside and take my bonnet off on a roller coaster ride. Let's get on freak on, baby, like Missy, come on. little closer and kiss me. But baby, don't diss me. It's been a long time, I know you miss me. I'm longing for your love, so what you gonna do about it? Got my heart going like boom. When we're together in the same room, looking at each other, saying that we love one another. Breathtaking, you make me stutter. Like Joe, I wanna know what turns you on, baby. Like Britney Spears, your whole body's driving me crazy. It's only natural that we get together and sex. Multiple orgasms make you forget about your ex. A special moment filled with love and desire. Two people in love set an entire room on fire. Imagine that, I try to visualize this event, girl. And the skills I present. Come and get naked, let's get it on. Take off your thong while we're playing this song. I don't wanna do you wrong, I wanna be where I belong. Between your legs, just sing it, girl. Show me all your cash. Can't we have a relationship based on love and trust? Love and trust can feed me, baby. Or can't we at least try and see what happens next? Нет, ничего не будем делать for now. Молодежь, радость и встречи. Конечно, буду долго рядом идти. Если бы можно мне было от чувств своих рассказать. Ну потом встретимся, пока. Hip-Hop Messiah featuring Augustina, What Are You Doing With Me? Und davor Las Vegas mit Tanzen. Yep, das nur hier bei Paper Jam. Der Anti-Witz des Monats, präsentiert von der Kohle. In einer Dachrinne sitzen zwei Kühe und stricken einen Ofen. Kommt ein Schluck Kaffee vorbei und fragt, sag mal, dürft ihr überhaupt schon rauchen? Wieso ist hier Einbahnstraße? Peperchen, krank, aber lustig. Und nun, Herzwerk mit Zweismark, dem Portermix. Check dazu auch www.siebterstock.de. Ganz krass künstlerisch gestaltet die Adresse. www.7 als Zahl. TER-STOCK.DE. www.siebterstock.de. Viva liebt dich. Paper Jam hingegen finde ich immerhin ganz gut. Was würde ich geben, um dich ewig Tag und Nacht zu betrachten? Ein Blick in deine zwei Smaragde reicht, damit ich schwach bin. Ich leb und sterb für uns beide, so steckt all meine Kraft drin. Wir sind wertvoll wie zwei Smaragde, die beide von gleicher Pracht sind. Was würde ich geben, um dich ewig Tag und Nacht zu betrachten? Ein Blick in deine zwei Smaragde reicht, damit ich schwach bin. Ich leb und sterb für uns beide, so steckt all meine Kraft drin. Wir sind wertvoll wie zwei Smaragde, die beide von gleicher Pracht sind. Öffne die Augen und du siehst mein Herz in Sätzen gespiegelt. Schmerzen und Liebe reflektiert in Seelentexten beschrieben. Nur wir beide, Hauptdarsteller von Anfang an bis zum Abspann. Ein Stück Ewigkeit zu zweit, wenn ich Momente aufs Blatt bann. Spürst du, was ich mein? Wenn mein Inneres aus den Zeilen keimt, die Vibe im Raum verteilt, die trotzdem nur für uns beide bleibt. Wir teilen Glück und Leid, wie Träume vom Eigenheim, schlagen auf Lebenswegen vereint, unseren Namen in Meilensteine. Keiner kennt die Antwort, wenn die Seele quälende Fragen stellt. Doch du bist neben mir, wenn ich mich elend in kalten Laken wälze. Sind wir getrennt, weiß ich, dass du genauso Tage zählst, bis ich die Route unserer Pfade wieder nach gleichem Plan verhält. Weil du mich warm hältst, fahr ich weiter mit vollen Segeln im Gegenwind. Von morgen bis Lebensabend, auch wenn Tage verregnet sind. Sätze klingen beflügelt, weil du Sinne zum Schweben bringst. Dieser Typ glaubt an dich, ohne dass er sich Zeit fürs Beten nimmt. Ich leer mein Herz aus, weil ich mehr brauch als Partyleben und Rapshit. Buch die Zukunft für uns beide und die Hoffnung scheinberechtigt. Du treibst in Reizwäsche, ein Lächeln in mein Gedächtnis. Ich bleib geflecht auf Lebenszeit, weil jedes deiner Versprechen echt. Was würde ich geben, um die Zeit zu unseren Gunsten zu drehen? Alle Zeiger auf unserer Seite, während die Stunden vergehen. Der Fight geht weiter, was bleibt, ist alte Wunden zu pflegen. Doch ich halt Bilder von dir fest, gemalt in der Kunst des Redens. Was würde ich geben, um dich ewig Tag und Nacht zu betrachten? Ein Blick in deine zwei Smaragde reicht, damit ich schwach bin. Ich lebe und sterbe für uns beide, so steckt all meine Kraft drin. Wir sind wertvoll wie zwei Smaragde, die beide von gleicher Pracht. Was würde ich geben, um dich ewig Tag und Nacht zu betrachten? Ein Blick in deine zwei Smaragde reicht, damit ich schwach bin. Ich lebe und sterbe für uns beide, so steckt all meine Kraft drin. Wir sind wertvoll wie zwei Smaragde, die beide von gleicher Pracht sind. And I'll kill anyone who dares to go against me. Up your eyes and see what's going on. Look at these answers like a lie you are. It's a different one every day of the week. And going on for hate, it isn't allowed to speak. But before I go, there's gonna be bloodshed. Remember the words my good old mom said. Playing these touchy, dubious games. But quick to ignore them, call me once again. Them in the eyes, I kick them in the rib, cause I spill out my will and I got a lot to give, and I got the thing I'm fed to keep it tight. I burn shit up just like a brush fire. 666, I'm hard and tough. Take a sec to ask yourself, who gets the love? Me, myself, and I get higher than high. Burn up alive. I only feel you frustrated tonight. We get you back, raise up, back for. Remember that when you go. Could you hear? I'm open with you now, but you are just wasting time. Could you see? Cause I wanted to show you what the meaning of you and me. 666 up to. Everybody has to leave now soon. 666 up to. Fight the struggle and the thrive through the fast lines you have tonight. So I'm luster to come faster. I can't stop you and your disaster. Now it's time to meet your maker. Break your bones cause I'm a love taker. All I gotta do is creep behind ya. Snatch your wallet, we can find ya. I only feel you frustrated tonight. We got you back, ready, stop and forth. Remember that when you go. Time. Could you see? Cause I wanted to show you what. against me. Hallo Kinder, seid ihr bereit dafür, dass Paper Jam euch die Welt erklärt? Dann kann's ja losgehen. Hey, heute geht's um Straßen. Brumm, brumm. Quietsch, tick, tack, tick, tack. Das war ein Blinker. Auf Straßen könnt ihr laufen, aber nicht so lange. Aber das merkt ihr dann schon, wenn der Lastwagen auf euch draufsteht. Ihr könnt von Straßen auch lernen. Die Seite, auf der die Autos entgegenkommen, ist links. Rechts ist die Seite, auf der die Autos in dieselbe Richtung fahren, wie du schaust. Aber Vorsicht, auch wenn es heißt, rechts vor links sind Rechte trotzdem scheiße. Habt ihr alles verstanden? Gut, und jedes Mal erklären wir euch, was man macht, wenn ein Puddingmonster dein Frühstück geklaut hat. Bis bald, hab euch lieb. H-D-G-G-G-G-D-L. Peperchen. Krank, aber lustig. Ich würde dich gern auf den Marktplatz schleppen, würde dich vor allen vor den Monstern retten. Ganze Welt würde nur uns gehören, niemand würde es wagen, uns jemals zu stören. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Und all die Monster wollen dich nur angraben, doch ab heute darf dich kein anderer mehr haben. Lach sie aus, jetzt bin ich dran. Ab heute fängt für uns unsere Zukunft an. Du und ich, wir zwei allein. Die ganze Welt sollte verrückter sein. Du und ich, wir zwei allein. Die ganze Welt sollte besoffen sein. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Schicken, wenn ich eins hätte, vielleicht gehst du dann heute Nacht mit mir ins Kino. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip. Und all die Monster wollen nur eins von dir. Doch was die wollen, es gibt's ja nur mehr. Dafür bin ich treu, solange ich kann. Und wenn's nicht mehr geht, fang mir von vorne an. Du und ich, wir zwei allein. Die ganze Welt sollte verrückter sein. Du und ich, wir zwei allein. Die ganze Welt sollte besoffen sein. Dip, dip, dip, dip, dip. Stadt. Du und ich, wir zwei allein. Die ganze Welt sollte verrückter sein. Du und ich, wir zwei allein. Die ganze Welt sollte sein. Jump, ja, mit du und ich. Und davor Signal Wire mit Subtue, wie auch immer man das ausspricht. Paper Jam zeigt sich in der Vollwelt offen. Wen das nicht passt, der kann uns ja mailen. studiofeedback@yahoo.de. Genau, und jetzt steht hier auf meinem tollen Moderatorenzettel: Improvisier mal, du Arsch. Weil ich mir das vorgestern ganz genial aufgeschrieben habe. Schöne Scheiße. Nun gut, also, was könnt ihr improvisieren? Ich könnte euch sagen, dass mir scheißkalt ist und ich extrem müde bin, weil ich heute um 7 Uhr aufgestanden bin, aus einem tollen Bett herausgekrabbelt, wegen euch, um das Ganze hier authentisch zu gestalten. Das ist schließlich hier Paper Jam 13, die Morning Show, also muss ich auch früh aufstehen. In meinen Ferien. Ist das schön? Nein. Aber was soll man tun? Für eure Hörer tue ich doch so einiges. Auch nicht alles, aber einiges. Und jetzt präsentieren euch Paper Jam und Medienwirksam den Track von Ogutze oder auch E-O. Nochmal. O-G-U-Z-E oder auch O-G-U-Z-E und Jessica. Carpe diem. Was auf Deutsch natürlich heißt: Schwänzschule, schmeißt euren Job, hat Spaß. So die freie Paper Jam Interpretation. Danach Find the Rock von Indigo und mit Destroy Me und russischer Hip-Hop von Pirata Clan. Rustal Nie. Zerca. Böyle günü değerlendirmek lazım. Cebime bakıyorum ve görüyorum bizim Mois Kazım. Beni maça çağırmış, kendimi arayıp not bırakmış. Hemen eşyalarımı alıp futbol sahasına gidiyor. Bizimkiler toplanmış bile çok güzel zaman geçiriyor. Frikik, voley, röva, şuta, harika hareketler. Ama fazla vaktimiz yok, bizim kızlar bizi bekler. Onlarla konuşup bugünün planını yapıyoruz. Hemen eve gidip hazırlanıyoruz. Akşam olana kadar PS ve arabamızla oyalanıyoruz. Benim kız arayıp haber verene kadar onları alır almaz yolumuz bir kafeyi tutar. Orada bir şeyler içilip ardından diskoya gidilir. Sabahın körüne kadar eğleniliyor. Bu harika günümde manitamla onun yatağında sona eriyor. Aradan iki hafta geçti ve yarın yılbaşı gecesi. Ne yapıp ne yapmayacağım belli değil ama eğleneceğim kesin. Hayat dediğin zaten bu, bunu böyle bilesin. Bugün beni yedi arkadaş ayrı partilere davet ediyor. Ama problem, benim kız benimle baş başa romantik bir gece istiyor. Ertesi akşam ve herkes heyecanlan doldu. Ne de olsa yeni yıl bu ve bazıların aklına geliyor çok soru. Ben ise soruları takmıyorum. Bolcana eğleniyorum, içiyorum, gülüyorum, kıza sevişiyorum. Ve görüyorum herkes aynısını yapıyor. Çünkü herkes biliyor, yalnız cana bu gece değil. Bütün ömrümüz boyunca eğleneceğiz. Depresyona hayır diyelim, gençliğimizin değerini bilelim. Yani diyeceğim, hayatını yaşa ve kendine lüzumsuz dertler arama. We want to have fun every day. Our good feeling will ever stay. Tomorrow, my friends will visit me. We are young and we are free. We celebrate every day in our life. We don't have to be tired every night. Our wishes get real. Happiness is what we feel. We are lucky and we haven't depressions. We like our self-created fashions. Hey Oz, do you want to go shopping? No, I'm tuning my car, but do you come with me party tonight? Yeah, it's a good idea. All right. Folgende Spot ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da kleine Teile verschluckt werden können. Paper Jam ist heißer, hemmungsloser Sex. Oh ja! Ja! Ja! Ja. Ja. Oh! Ja! Ja. Hä? Wieso Brett? Ich heiße doch Bernd! Bernd? sehr witziger. Also viel Traum besser machen wir. Hallo. Ich versuche hier Radio zu machen. Sei doch mal ruhig. Hey. Lass doch mehr, hä? Hör auf. Halt die Presse. Geht doch. Pachem, krank, aber lustig. Это наша тема, мы берем это из душа. жизнь приходит так внезапно, где ее совсем не ждешь. Когда пиво и водка, чувство смешается, бьешь, когда в памяти всплывают погибшие друзья. Ты пытаешься бороться, держать ее внутри себя. Она может напасть ночью в одинокой темноте, и вдруг все твои чувства не подвластны тебе. Куда-то мигом исчезает мое счастье и радость. На дне колодца чьей-то жизни ничего не осталось. Ей под силу вцепиться в твою судьбу в любой момент, заставить вспомнить поражение, украсть радость побед, забрать уверенность в друзьях, серую веру в любовь. Грусть несомненно исчезнет, но всегда приходит в опенет способа выйти из центра замкнутого круга. Когда она уже не враг, старая верная подруга, не надо с нею воевать, прогонять ее прочь. Она уйдет, когда захочет, и ничем не помочь, да. Грусть, печаль за моим окном, она стучится в мой дом и остается в нем. Грусть, печаль, яростный гром, а за ним дожди, темные дома, серые люди. Грусть, печаль за моим окном, она стучится в мой дом и остается в нем. Грусть, печаль, яростный гром, а за ним дожди, темные дома, серые люди. Я смотрю на огонь, свет и тени на стене, трудно оторвать глаза, не то в бреду, не то во сне. Вспоминаю твой взгляд, слышу твой голос. Мое сердце уже раскололось, я все глубже и глубже улетаю во мрак. Я не хочу больше жить, я не хочу жить так. Призрак прошлого рядом, рука об руку со мной. Время белой полосы остановило ход свой. В мире только тишина, она убьет меня. Сильнее и сильнее грущу день ото дня. Проходит время, и я вдруг начинаю понимать, во мне так много любви, но ее некому отдать. Грусть, печаль за моим окном, она стучится в мой дом и остается в нем. Грусть, печаль, яростный гром, а за ним дожди, темные дома, серые люди. Грусть, печаль за моим окном, она стучится в мой дом и остается в нем. Грустно, в моем сердце пусто. Водкой пропитались мои оскорбленные чувства. И не густо в моем кармане. Я надеюсь, на грани осознания. Все те же сцены расставания, судьбы наказания. Под знаком урода еще и счастье год от года. И загадочна моя природа, пиковая дама, вся моя колода. И ответ ее любовь до гроба, да и впрочем. Нам и всем туда дорога, что-то съездился у Бога. Серый крест, пусто, если чьи-то грусти на века. Оставшись в отмей, как черные вороны, мысли о тебе. Твои образы, как иконы, Господи, услышь мои молитвы, стоны. Она приходит опять, затмевает все вокруг и замыкается в круг, чтобы опять к тебе вернуться, души твоей коснуться, не дать ни в миг улыбнуться. Печальные сны тебе позволить окунуться, проснуться и опять все заново начать. Когда хочется кричать и непрерывно рыдать, ты вспоминаешь любовь, слезы радости и горя. Ты в книгу жизни вставляешь новую печальную историю. Сердце и душа разрываются от боли. Хватаешь телефон и набираешь чей-то номер, и не дождавшись сигнала бросаешь трубку. Разбивается на части мир твоих руки. Die Morning Show, das Call-In-Gewinnspiel. Ruf uns an und beantworte uns knifflige Fragen. Zu gewinnen gibt's Summen in Millionenhöhe, schon so scheiß. Naja, kennt das ja. Die Fragen wurden uns gestellt von 10 Zeitversetzt. Naja, Sie erinnern sich, oder? Wir waren mal die mit den Frauen und die mit den Pornos und die mit dem Fußball. Naja, und jetzt machen wir sogar so einen Scheiß mit. Okay, hier ist die erste Frage. Peters Vater hat zwei Söhne. Sein einer Sohn heißt Wiegald. Wie heißt Wiegalds Bruder? Die Leitungen sind offen, ruft jetzt an. Call Y-City 27027. Jetzt. Okay, hallo, wen haben wir in der Leitung? Die Ulrike. Hi Ulrike, ich muss noch darauf hinweisen, dass du folgende Worte nicht sagen darfst bei deiner Antwort. Sonnenaufgang, Milch, septische Erotik und Ulrike. Ah, okay. Ach ja, das habe ich vergessen. Okay, darfst du auch nicht sagen. Außerdem bist du so schon raus, weil du am Anfang Ulrike gesagt hast. Tschüss Ulrike. So, dann gehe ich mal auf die 4. Hallo, hier ist Paperchem, die Unruhe Show mit dem... Die Unruhige Morning Show, beziehungsweise mit dem Unruheherz www.paperchem.devu. Mail ins Studio an, studiofeedback@yahoo.de, Telefon 01212 5419 54 170. Wer ist dran? Hallo? Hallo? Komisch. Na gut, die hat keine Geduld mehr heutzutage. Na gut, der Nächste bitte, Leitung 2. Hi. Hi. Du bist der? Da. Wie? Der da. Also gut, hast du die Antwort? Nein. Und du rufst an, weil? Naja, ich habe ihn gesucht. Und wen? Die da? nein. Das da war's. Ah, da hinten ist es ja. Habe ich schon ewig gesucht. Danke. Bitte, okay. Noch drei Anrufer, wenn ihr jetzt bis dahin nicht erwartet, kaufe ich mich mit dem Geld von diesem Knebelvertrag frei und verwirkliche meinen Wunsch, eine Kindersendung in Latzhosen zu moderieren. Egal, jetzt die 1 blinkt, also hör mal rein, wer der Anrufer ist und was er zu sagen hat. Hallo? Peter! Nee, Bernd. Wie? Nee, nicht so wichtig. Peter, ist die Antwort. Kannst du auch in ganzen Sätzen sprechen, Klaus? Ich heiß nicht Klaus. Aha, willst du auch noch frech werden, ja? Ich glaube, du bekommst den Gewinn nicht, Klaus. Wieso? Ja. Klaus! Wieso denn nicht, hä? Wieso? Ulrike, hast du... du hast Ulrike gesagt, du bist raus. Scheiß Arsch. I follow your home and kill your dog. So, letzter Anrufer für diesen Morgen. Wer ist denn dran? Ich. Aha, okay, du hast gewonnen. Viel Spaß, tschüss. Y-City, zwei Blitzer, beide am Hafen, einander ineinander ausfallen. Also geben wir es auf die Grenze da, okay? Liberty City, auch hier Blitzer am Hafen, außer in meinem Crazy Joe's Café und an der Tunnelausfahrt Richtung Staunton, auch hier Fuß vom Gas. Y-City, aufgrund eines Tanklastzugunfalls sollten die Straßen um Sandsteinautos nur langsam befahren werden und schmeißt auf keinen Kippen aus dem Fenster, ja? Auf Starfish Island ist ein ostperuanischer Gelegenheitstiger ausgebrochen. Fahrt dort vorsichtig und benachrichtigt sofort das dafür zuständige Paper Jam Studio, wenn ihr das Viech seht. Liberty City. Smog in Liberty City. Die Stadtverwaltung verbietet ab sofort jegliches Fahren mit Fahrzeugen, die Abgase verursachen. Bei Zuwiderhandlung ist mit Strafen zwischen 300 und 440.000 Cent zu rechnen. Hallo? Na? Ja, genau. Paper Jam. UICE. Weiss Information Center. Und was heißt das E dann? Gute Frage. Wie die Weiss City Presseagentur soeben meldet, hat sich Vanessa, bekannt durch Geschlechtsverkehr mit diversen Musikgrößen und zumindest Leuten, die sich verhalten, soeben im Studio eingefunden, um mit Oli P, MC Bastard und Susan Stanke einen All-Star-Track aufzunehmen. Titel und Thema des Tracks sind Boom Boom Love Dibi Da. Aufgrund der durchschnittlichen Intelligenz der Zielgruppe wird auf einen Kopierschutz verzichtet. Dieser würde das korrekte Einlegen der CD in das Laufwerk voraussetzen. Na super, versprochen. Wunderbar, lustig. Ab sofort wird jeglicher Marihuana-Konsum in Liberty City, beziehungsweise Y-City, ausnahmslos mit Vollzug der Todesstrafe quittiert. Wir hoffen, dass nach den ersten 10.000 Verurteilten das Volk langsam begreift, welche verheerende Wirkung diese grausame Droge haben kann. So der leitende Ermittler der Soko Mary Chain. Vor wenigen Minuten erreichte uns schon eine Meldung eines ersten Ermittlungserfolges, der nun mit Freibier, Whisky und anderen von der Stadtverwaltung gestellten harmlosen Konsumgütern in der Stadthalle gefeiert wird. Der Eintritt ist frei. Die Liberty City News. Powered by the Liberty Tree. Die letzte Ausgabe, Gemälde gefährliche Riesenzitrone aus Y-City, befindet sich nun auf dem Weg nach Liberty. Sollte euch irgendetwas Verdächtiges auffallen, ruft sofort die soeben von uns eingerichtete Notfallnummer an. 01212 5419 54 170. Schweres Hochbahnunglück in Portland. Ein Wagen der städtischen Hochbahn entgleiste den Berufsverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Kinderwagen zusammen. Es wird mit über 100 Opfern gerechnet. Besorgte Mitbürger können unter der eigens dafür eingerichteten Hotline erfragen, ob der Name eines Bekannten auf der Opferliste eingetragen ist. 090 Opfer fest. 3,25 € die Minute. Ding dong, dingel ding dong. Es war einmal die Welt. 10 Shows. Früher. Diesmal aber eine Spezialausgabe, denn die Ferien sind vorbei und das ist grausam genug, um eine Ferien-Abschiedsspezial zu machen. Ja, so ähnlich. Um einen Ferienabschied-Special zu machen, wollte ich eigentlich sagen. Paper-Champ. Wir haben das Telefon als Nintendo Scheiße. Als Kommunikationsmittel entdeckt. Paper-Champ. Ich würde sagen, spätestens in 20 Jahren sind mindestens 30% von den Frauen, die in hohen Stellen beschäftigt sind, Frauen mit Oberlippenbart. Weil Frauen haben das Gen zum durch den Bart streichen nun mal nicht. Paper-Champ. Es war einmal ein großer Mann mit dem Namen Klaus Oliver. Jeder mochte ihn, doch er mochte niemanden. Da, jetzt seid ihr dran! Herr Gustav! Was sehen Sie das? Herr Gustav, da, was kommt da auf uns zu? Es ist grün und blau und rot und groß! Ja, Herr Horst, es wackelt hier alles. Warum wackelt hier alles, Herr Horst? Es ist, was ist das? Was ist das? Was ist das? Bleiben wir ganz ruhig. Es kommt auf uns zu, Herr Horn, Herr Gustav, es kommt auf uns zu. Ah, es kommt! Ah! Entschuldigung, dass ich jetzt hier so unterbreche, aber Sie können sich diese und alle anderen Ausgaben auf www.paperjam.devo runterladen. Dankeschön. Ist das wahr? Aber sicher doch. www.paperjam.devo. Ist das wahr? I got a lot to learn about a lot of things, and all that I know is what Burns will sing. I've got a lot to learn about everything. I've got big shoes to fill. You've got so much to bring. I've got some hang-ups, baby, but I'll hang up anything. Oh, anything. 'Cause if your heart don't grow, you gotta let me know. And if you're feeling low, you gotta let it go. Let it go, let it go. If your heart don't grow, Cause if you're feeling low, you've got to let it go. Nein, verdammt, ich brauchte einfach Ablenkung vom Alltag, Ablenkung von Stress, Schule und Probleme, die durch den ganzen Shit nur extremer wurden. Ich konnte nicht mal steigerte täglich die Dosis, als wenn du unten bist, checkst du was oben ist. Ja, ich rauch, will rauch wieder weg, zurück in meine Scheinwelt, wo ich zufrieden leb, zurück in meinen Rausch, zurück in diesen Zustand, wo dann nichts mehr hängen muss. Shit, am Turn up, ja, ich weiß, schmeiß zu viel von dem Scheiß, aber kann nicht mal anders und bin täglich high. Bin täglich breit, vom Leben gefuckt. But I'm drawn up with trust. Eine Zeit lang ging's so gut, doch dann merken es, die Lehre war nur noch körperlich anwesend. Gedanklich war ich bei meinem Pulver. Die Schule informierte schließlich Mama und Papa, die über das Verhalten natürlich erstmal verwundert waren. Schwer zu sagen, ob sie richtig reagierten, weil sie mich zusammenschrien, bis ich von zu Hause wegging. Da war schrecklich, den ganzen Tag auf der Suche nach Hasch, damit ich es abends für mein Abenteuer zusammen hatte. Ist es Schande vom beliebten Kind von nebenan. Sander auf Bahnhöfen und Stationen der Straßenbahn. Aber was soll ich machen, es ist wie es ist. Ich kann's nicht ändern, schlender bei schlechtem Wetter durch die Straßenbahnwelt. Ich steh morgens auf, nur um am Abend wieder zu schlafen am Bahnhof. Aber wenigstens hab ich Crack in der Tasche. Was ne, vor euch macht so ein Leben keinen Sinn. Für mich auch nicht, deshalb nehm ich die Waffe und schieß mich. Ich rauch, will rauf, wieder weg. Zurück in meine Scheinwelt, wo ich zufrieden leb. Zurück in meinen Rausch, zurück in diesen Zustand, wo dann nichts mehr denken muss. Shit, am Jordan, ja ich weiß, schmeiß zu viel von dem Scheiß, man kann nicht mal anders und bin täglich high, bin täglich breit, vom Leben gefuckt. I am drawn up with drugs. Smoking chronic and blunts. Schöne Haut, matata. lange Fingernägel rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Mann, wenn ich dich seh, du auf der Pumpe Holle, tun mir die Augen weh. Du denkst, du wärst ne Tolle, was ich nicht versteh, weil ich dir keinen Respekt zolle. Lass uns hier nicht diskutieren, sonst kriegen wir uns in die Wolle. Ich wollt dir nur mal sagen, dass ich dich voller sie find. Auch wenn du dann denkst, der Typ, der spinnt. Du bist einfach hässlich, grausam, voll grässlich. Du bist wie ein Albtraum, Horror unermesslich. Viel Geld hast du schon rausgeschmissen, Hunderttausende gezahlt, wie viel's war, will ich nicht wissen. Von mir aus kannst du dich aus meinem Blickfeld verpissen. Ich steh nicht aus so Schicksen, das noch nicht mal um zu wichsen. Silikon, Titten, schöne Haut, Matata. Lange Fingernägel, rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Silikon, Titten, schöne Haut, Matata. Lange Fingernägel, rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Ein Monatslohn geht drauf für einmal. Lippen aufspritzen und das machst du 10 Mal. Dann auch noch die Falten, da bleibt dir keine Wahl. Der Doktor macht den Rest am nächsten Mal. Deine Titten sind noch viel zu klein, nur 10 Handvoll. Du denkst doch bestimmt, das findet jedermann toll. Da passt noch was rein, hat es für dich den Anschein. Ich frage, muss das denn sein? Das findet doch niemand mehr fein. Du siehst aus wie mit dem Blasebalg bearbeitet. Und ich warte so lang, bis ich dann irgendwann bewahrheitet. Dass das ganze Zeug dich krank macht, das passiert sowieso. Dann kann keiner dir mehr helfen, kein Arzt, kein Chirurg. Silikon zieht eine schöne Haut, Matata. Lange Fingernägel, rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Silikon zieht eine schöne Haut, Matata. Lange Fingernägel, rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Silikon, Titten, schöne Haut, Matata. Lange Fingernägel, rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Silikon, Titten, schöne Haut, Matata. Lange Fingernägel, rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Titten, schöne Haut, Matata. Lange Fingernägel, rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Silikon, Titten, schöne Haut, Matata. Lange Fingernägel, rot lackiert, ist doch klar. Kommt sie gerade frisch vom Fettabsauger hin zum Botox spritzen in die Gesichtsritzen. Silikon-Titten von Ede Whiteman. Yo, die Echten sind besser, ganz meine Meinung. Davor hatten wir einen unserer Lieblingsstammgäste, extra aus Österreich, Scherer MC mit Troll Up. Und davor unsere zweite Sünde, in der wir vom üblichen Hip-Hop-Punk-Reggae-Pfad abbekommen sind, diesmal Daniel Iorio, Mike Byrne und Mark Ewer mit Let It Go. Nehmt die Scheuklappen ab, Hip-Hop-Heads, bitte. Und jetzt die Werbung. Und nach der Werbung. Es gibt nicht viel, was ich weiß, ich will auch gar nicht mehr wissen. Ich denk mir meinen Teil zu euren armen Geschichten. Ich brauch nur Liebe für mich und meine Freiheit ein bisschen. Solange ich lebe, solange bin ich das mit reinem Gewissen. Zeit mit Metasicht. Toxic Water. Yo, Kids, what's up? Wollt ihr mal voll straight custom Hoops, Spikes und Lecken? Die konkret stylischen Metzgerbetriebe der Titan Metzgerung, Vizelstadt bieten euch crazy Action-Berufe für alle coolen Teens. Klickt jetzt online rein, www.eisbeil.de.vu. Metzger, ohne Fleisch wirst du weich. Wer wird Milz on Air? Gleich auf Contra 66. Heute in unserer Special-Sendung der Unruheherd von der Unruhe-Show. Heute in unserer Special-Sendung der Unruheherd von der Unruhe-Show. Wie gesagt, erleben Sie hautnah knallharten Journalismus. Ja, ja, wie kommen Sie eigentlich dazu, so eine bescheuerte Sendung zu machen? Mit Erinnerung an längst vergangene Zeiten. Wissen Sie noch, damals in Folge 1... Damals, als die Welt noch in Ordnung war, wo man die Hoffnung hatte, dass Paper Jam sobald wie möglich abgesetzt wird. Mit Hilfe modernster technischer Errungenschaften beweist das Studio, dass es seiner Zeit meilenweit voraus ist. Bitte antworten Sie nach dem Piepton. Piep. Wir decken auf illegale Geldgeschäfte. Sie schulden mir jetzt 1 Euro. Schalten Sie also gleich ein bei Contra 6. Und jetzt noch 5 spannende Sekunden. 5. 4, 3, 2, 1, 0. Ich onaniere im Takt der Musik. Er tut es, sie tut es, wir tun es und du kannst es auch tun. Ja, ja, ja, ja, that's the new trend in YCK. Ungezwungen, ungewaschen, unkompliziert und unbeschreiblich. Und jetzt neu, die Nord Shopping Mall Gemüseabteilung sagt Herz und sagt bei allen nicht mehr zum Essen verwendbaren Artikeln für Frauen kostenlos. Es gibt nicht viel, was ich weiß, ich will auch gar nicht mehr wissen. Ich denk mir meinen Teil zu euren armen Geschichten. Ich brauch nur Liebe für mich und meine Freiheit ein bisschen. Solange ich lebe, solange bin ich das mit reinem Gewissen. Es gibt nicht viel, was mich hält, doch was mich hält, ist viel. Zerfließt mit Beats zu Rap, Musik. Mit meinem Background im Schlepptau geht's bergauf wie Drecksau. Es gibt nichts, was ich weghau, denn ich brauch keinen Wettlauf. Ich relax gern, setz mich hin und lern. Denn selbst der letzte Punkt im Fern vernetzt den Sinn im Kern. Zum entsetzlich großen Bergern ist letztendlich unter Wert gesetzt. Geschätzten Räderwerk, das den perfekten Runden fährt. Und so komplex ist wie ein Stern, denn das Jetzt ist nur intern. Im Kontext bis wir sterben, also lenkt dein Denken gern. Doch bleib korrekt in den Recherchen, nicht zerfetzt zu werden. Wenn ein Kursschuss sich bewertet und ein Bezug dazu nichts hergibt, so vernetzt die Welt des Denkens mit den selbstgesetzten Grenzen. Und erkenne, dass sie schmelzen im Komplex der Lebenswelten. Ich mache Lebenssinn geltend als scheinbar greifbar und nah. Doch ich dreh mich in demselben, weiß es bleibt unerreichbar. Denn es wäre komplett darzustellen im Kreis des einzigen Wahn. Alle Facetten zu entdecken, selbst in der Reinheit einer Tat, denn das ist nicht abzutrennen von der Bereitschaft zur Fahrt. Um Klischees zu zerschellen, bedarf es nichts weiter als das. In Perspektive enthält, entstellt es im bereicherten Maß und ist wie Humus für Druckschluss. Gerade wenn Zweifel mich plagt, weil im Prinzip nur erhält etwas praktisch greifbar vorlag. Und Genugtuung gut tut und unterstreicht, was man sagt. Ein strikt festgestecktes Feld, das vor Verzweiflung bewahrt. So schlicht gesetzt es auch fällt, so leicht es meistens auch war. Ist unser Urteil doch nur Zuflucht und verleitet uns stark. Es gibt nicht viel, was ich weiß, ich will auch gar nicht mehr wissen. Ich denk mir meinen Teil zu euren armen Geschichten. Ich brauch nur Liebe für mich und meine Freiheit ein bisschen. Solange ich lebe, solange bin ich das mit reinem Gewissen. Es gibt nicht viel, was mich hält, doch was mich hält, ist viel. Zerfließt mit Beats zu Rap, Musik. Mit meinem Background im Schlepptau geht's bergauf wie Drecksau. Es gibt nichts, was ich weghau, denn ich brauch keinen Wettlauf. Verstrickst du dich als Dogmatist, darfst du schlicht und einfach bleiben. Alles Wissen bringt dir nichts und wird nicht weiter reichen. Ich berichte im Gedicht, was meine Lichter zeigen. Und was mich bricht, richtet sich auf alle Seiten. Ich weiß, selbst wenn's die meisten nicht begreifen, muss ich weiterarbeiten, um die Musik voranzutreiben, auch wenn mein Studium leidet. Es ist wie zu Schulzeiten, alles scheint gleich zu bleiben, um mich im Leichtsinn gleitend in meinem Sein auszubreiten. Lass ich mich leiten von Emotionen als Planken, nicht rein rationalen Gedanken. Mit diesen fallen die Schranken zu gefühlsstarkem Handel, die führen zu psychischen Falten, welche mit Übelst zerspalten. Nicht zerfallen im Wandel, erfassen zärtes Verhalten, erstarre und Zeiten zu behalten, in denen Werte veralten. Scheiß verdammte Sicherheiten sind sowohl Kern unseres Waltens als auch Spiele unseres Eisens. Doch ich schöpf voll aus dem Kalt und konzentriere ich mich auch nicht in Einsicht durch Bleistift und konfrontiere mich mit dem Bild, wie weit es weg ist, wo ich sein will. Wer geht hier mit Dämmerlicht? Das reicht mir zumindest meistens. Lieg ich hier in meinem Mist nicht unter Zweifeln gepeinigt. Dreh dich bewusst aus dem Kreis, dann ist hier auch nicht mein Beistand. Denn an sich ist ein Blick Treibsand aus dem, was du nicht weißt. Man, in dieser Wüste des Seins kann sich jede Düne erweitern. Und jede Hügel scheint fast schon überflügelt von Zweiten. Ich will paragliden und ohne Mühe begreifen. Noch bin in harten Vibes drin, selbst zu müde zu schreien. Und wie so oft halt, stapelt sich der Stoffball. Ich saug's auf wie ein Softball und hoff, dass es doch klappt. Knapp vor dem Aufprall, ich seh's recht locker. Ich will auch gar nicht mehr wissen. Ich denk mir meinen Teil zu euren armen Geschichten. Ich brauch nur Liebe für mich und meine Freiheit ein bisschen. Solange ich lebe, solange bin ich das mit reinem Gewissen. Es gibt nicht viel, was mich hält, doch was mich hält, ist viel. Zerfließt mit Beats zu Rap, Musik. Mit meinem Background im Schlepptau geht's bergauf wie Drecksau. Es gibt nichts, was ich weghau, denn ich brauch keinen Wettlauf. Das ist, welchen Weg du wählst. Mein Fuß ist eingeschlafen, aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Unser Thema? Während Bravo Deutschland da draußen irgendwelche Supersternchen sucht, die wir alle spätestens bis zur nächsten Paper-Chain-Ausgabe wieder vergessen haben, fragen wir uns natürlich, was macht eigentlich Hagen? Hagen sucht die Cocktailbar. Ich glaub, da musst du vorne links. Machen wir uns nichts vor, wir können die Augen nicht davor verschließen, dass Cocktail eigentlich Schwanzschwanz heißt. Sie verstehen, was ich meine? Er hat sie leider nie gefunden. Also jetzt auch bei uns. Und talentierte möchte gern zum Mars. Viel Spaß. Da sind wir wieder. Ihr habt euch ins Zeug gelegt, damit diese Show am Leben bleiben kann. Hier sind drei dieser monatlichen Ergüsse. Keiner da wie Abrissgesellschaftsvorsitzender Volker Kanoske mit seinem Ich sehe deinen Herzschlag. Sucht die Cocktailbar. I hear your heartbeat, heartbeat. Geil, nicht? Rufen Sie für ihn an 012 12 5419 54 170 und sagen Sie: Volker, you are the very, very best überhaupt. Go, go, go, okay, man? Keiner B wie Belüftungsschachtreiniger Simon van der Kahn und sein Lebensgefährte mit seinem Stück für mich, dich und alle anderen auch. Bitteschön. Sucht die Cocktailbar. Für dich schiebe ich die Wolken weiter, sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Für dich dreh ich so lang an der Erde, bis du wieder bei mir bist. Für dich mach ich jeden Tag unendlich, für dich bin ich noch heller als das Licht. Für dich wein ich und schrei und lach und leb ich. Und das alles nur für dich. Oder rufen Sie für ihn an und sagen Sie: Simon van der Kahn, lasst uns zusammen fahren. In eine glückliche Zukunft und so, ihr wisst schon. Und nun, Kandidat C, wie Kallis Kochstudio. Auch er ist nicht alleine. Bruno W. und Eberhard G. mit Row, Row, Row. Sucht die Cocktailbar. Row, row, row the boat gently down the street. Heildi, heildi, heildi, heildi, this is what I need. Rufen Sie für beide an 012 12 5 419 54 170 und sagen Sie: Bruno plus Eberhard, das war Hagen sucht die Cocktailbar für diesen Monat. Ruft weiterhin an, werdet glücklich und kauft euch 2 Liter Milch im Supermarkt eures Vertrauens. Bis nächsten Monat. Ich nehme all meine Sachen und verschwinde raus zur Tür. All die Sorgen verletzen, weil's mich im Herzen berührt. Als ich sah, wie Wege sich kreuzen und Business sein verführt, hab ich nachgedacht aufzuhören, weil ich nur noch Hass verspüre. Doch letztendlich hat mich immer der Eifer gepackt. Ich saß da in tiefen Stunden und hab viel darüber nachgedacht. Mir ist bewusst geworden, von all denen hab ich nichts geahnt. Und die ganzen Tiefen waren einfach nicht geplant. All die Menschen, die meinten, sie verstehen, was sie schreiben, waren das doch diejenigen, die es gegen mich schreiben. Keine Angst, sie schreiben nicht auf Papier, was sie meinen, aber ich spür, wie sie versuchen, sich ewig abzuneigen gegen mich, gegen all meine verdammten Entwicklungen, gegen meine Sinneswandel und gegen meine Erblickung, gegen alles, was ich finde und was mich bereichert, dagegen, dass ich schreibe, was ich fühl, weil es mich erleichtert. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe meinen Part. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe meinen Part. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe meinen Part. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe meinen Part. Jedes Wort, was ich schreibe, ist wie Blut aus meiner Seele. Jeder Gedanke ist der Moment, den ich gerade durchlebe, und jedes meiner Lieder ist ein Teil, den ich von mir gebe. Jeder, der mich fühlt, ist von Gottes Hand gesegnet. So viele Geister bringen mich immer wieder zum Schreiben. Ich kann sie zeichnen und in meinen Liedern beschreiben. Sie sehen aus wie mein Hass, meine Angst und wie mein Leiden. Andere Menschen können sie nicht sehen, denn sie haben 100 Seiten. All das Leid kann ich ertragen, wäre nicht die schlimmste Zeit, die mir jeder Mensch, der mit Hass erfüllt ist, bereitet. Doch bekomme ich leider nicht die Chance, mein Schicksal zu meiden. Ich hab gelernt zu vergessen, indem ich immer wieder schreibe, was mich plagt, mich zerstört und Wut hervorbringt. Erzähl Geschichten von Trauer, die dann in euer Ohr dringen. Wenn ihr zuhört und versteht, seht ihr, dass das an einen Ort führt, wo ich alles hinter mir lass und hinter mir ein Chor singt. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe meinen Part. Was geht ab? großer Augenblick, auf den ich wart. Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe mein Part. Was geht ab? Großer Augenblick, auf den ich wart. Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe mein Part. Was geht ab? Großer Augenblick, auf den ich wart. Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe mein Part. Ich schaff's alleine zu verrecken und wieder aufzustehen. Denn eins hab ich gelernt, niemals aufzugeben. Wenn die sehen, dass du schwach bist, dann werden sie dich kriegen. Mit deinen Gefühlen und deren Hand können sie dich immer besiegen. Ich musste erfahren, wie scheiße jetzt schon alles ist. Wenn dich jeder Penner wegen deinen lieben Texten disst, dann sag ich einmal bitte, bitte und bin gleich ne Bitch. Ey, so ein Mist, man fragt sich, ob es überhaupt noch Menschen gibt, die ein bisschen klar denken. Und du dappern vor dem Scheiß, ich will nur rappen und Wut abbauen mit meinem Mic. Ich will zeigen, was ich fühle und das mit meinen Rhymes. Ich will sehen, wie weit ich komm mit dem, was ich schreibe. Es hat sich einiges geändert in der letzten sinnlosen Zeit. Ganz das ist getrennt und irgendwie tut's mir leid. Und so weiß ich weiterhin nicht, wie Gott sich jetzt entscheidet. Ich versuche wach zu bleiben, doch irgendwann werd ich scheitern. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe mein Part. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe mein Part. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe mein Part. Was geht ab? Wo ist der Augenblick, auf den ich wart? Gib mir 100 Mikrofone und ich rappe mein Part. 2003 Sinneswandel, Next 86, Shut, yo, yo, yo. Next 86, halt, Next 86, Mitch, Sinneswandel, der Beat kam von Shut Bakary. Ey, ihr wollt hier so voll die coole Schmuwe-Radiosendung machen, aber eigentlich seid ihr gar nicht real, weil mit dem Punkrock und so und Reggae, ey, scheiß Wackos, oder? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich jetzt beim Zahnarzt war. Ganz alleine und ich guck gerade Fernsehen. Toll, nicht? Tschüss. Ey, yo, ich fick alle Bitches und so. Ey, Unruhe herrscht, ich bin dein größter Fan, ich habe schon jede Sendung von dir gesehen, und ich, ja nicht gesehen, sondern gehört, und ich wollte dich fragen, ob ich ein Autogramm haben kann. Ich habe sie kennengelernt und gesagt, hast du Augen, hast du Augen, Ja, hallo, ihr Paper-Tim, ich bin's. Ich wollte nur mal sagen, eure Sendung ist saugeil. Ey, du, Unruheherd. Ich hab letztes Mal in eure Show oder in der 11. Sendung gehört. Ihr wollt aufhören? Okay, wenn ihr aufhört, tragt ihr leider Konsequenzen und ich kauf eure Zeitung oder PC Action nicht mehr. Weil ich hab kein Internet und kann eure Sendung leider nicht mehr anhören. Warum? Mach weiter, okay? Gut, dann. Wenn nicht, ja, dann komm ich bei dir vorbei und brenn dein Studio ab. Tja. Na gut, dann. Jo. Au rein, du Schwein, Alter. Jo. Hallo, mein Name ist Franz und ich benutze den, ich kann nicht sagen, ich schäme mich so, ich benutze den, muss ich das sagen, den Lockenwickler meiner Frau. Paper Jam Rules, Paper Jam Rules, Paper Jam Rules, Rules, Rules, Paper Jam Rules, Paper Jam Rules, Paper Jam Rules, Paper Jam Rules, ich sage Paper Jam Rules, Paper Jam Rules, Paper Jam Rules, Rules, Paper Jam Rules, Paper Jam Rules, cholerisch sagt Paper Jam Rules. Hey, hallo, wen muss ich denn hier ficken, um Moderatorin zu werden? Ruft uns an 0212 5 419 54 170. Die Grüße. Grüße gehen raus an meine Leute in Heidelberg, Speyer, Mannheim, Neunesheim, Oftersheim, Schwetzingen, Weinheim, Langstadt, Eberbach, Wilhelmsfeld und Hockenheim. Und wie immer, ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Gruß an Studio Katze Slowmo, an die Pepperstein-Gemeinde und auch alle anderen. Außerdem, scheißt auf alle Leute, die eure Gravity... Scheiße. Es ist früh am Morgen. Ich bin das nicht mehr gewöhnt, so früh aufzustehen, Leute. Entschuldigt. Scheißt auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Scheißt auf alle, die eure Träume schlecht machen. Und scheißt auf alle, die euch nach Schulabschlüssen beurteilen. Genauso und nicht anders. Danke an alle Mailschreiber, Gästebuchfüller und Forumstammgäste. Und diesmal auch ein paar Grüße aus dem Board. Bitteschön. Ab jetzt werde ich jedes Mal Grüße aus dem Forum vorlesen. Fangen wir an mit Grüßen an Frauen. Choleris. Also fangen wir mit Frauen an, die er kennt. Erstens Anita, die zu ihrem Bad steht. Zweitens Maren. Maren, der Hip-Hop Avril Punk. Drittens das Weib wie ein Mann, nicht länger hilft gemeint. Sandra. So, kommen wir zum Unruhen, der auch ein paar Frauen grüßt. Sandra, die Christina M., Lan, Cora, Lisa, Siana bzw. D.E. Dina, Tyra, Jennifer, Julia, Dani, Happy Birthday nachträglich, Sierra und Evro. Die Reihenfolge hat nichts zu sagen, sie basiert nur auf seiner komischen Gehirnstruktur, sagt dennoch. Okay, kommen wir zu Ratschel. Er macht mal weiter. Erstens, Mugi, die Beste überhaupt. Zweitens, Manni, naja, ich halt in seiner Klasse. Drittens, Dira. Viertens, Katja. Fünftens, Birte. Und sechstens, Yoshi. Scheiße, nein, das ist doch ein Kerl. Hart, sagt er. Hallo, sagt, die Frau vom Komsum und die von der Post, die immer so komisch zu ihm ist, wir grüßen. Außerdem, wir die Unruhe grüßen, sofern das stimmt, was er da gesagt hat. Was auch immer der damit meint. Außerdem vielleicht noch Angela Merkel, die immer so eine scheiß Frisur hat, und George W. Bush, der sowieso andersrum ist. Diese W, die Dollar, diese W, ist der Dreck an ihm vorbeigegangen. Deshalb sagt er nur, Simone. Ich grüße sie, aber die hört weder Paperchem, noch kommt sie hier vorbei. Scheiß drauf. Der da sagt, ich grüße Annika, Julia, Caroline, Stefanie und, ja, keine Ahnung, scheiß drauf, das reicht. Außerdem grüßt Rachel, Fayo und der da alle schönen Frauen dieser Welt. Und die wollen einen Club aufmachen. Das war's, tschüss. Ja, wer auch mal bei Pepperstein gespielt werden möchte, also Musik macht, der soll es mal melden unter studiofeedback@yahoo.de. Grüße alle von Pepperstein gespielten Artists, wir danken euch. So, fertig, Ende aus. Pepperstein 13 ist kurz vor dem Ende, diesmal fies getan als Morningshow. Frühmorgens aufgenommen, die Nachbarn waren bestimmt begeistert. Jetzt noch, wie immer, der Wüstenplanet, mal wieder featuring Nadine. Hier ist Pepperstein. Nein, hier ist Pain, würde ich sagen. Pain heißt es nämlich. Ah, Mike, bei der Unruhe, das war's. Checkt www.paperjam.devu und ruft an oder faxt an 01212 5419 54 170. 01212 5419 54 170. Und hier ist der Wüstenmanet featuring Nadine mit Pain. Das war Paperjam 13, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herz. Die Morning-Show war das sogar heute diesmal. Am Mikrofon war ich, der Unruhe-Herz. Checkt www.paperjam.devu. Bis nächsten Monat. Und schreibt schön an uns. studiofeedback@yahoo.de. Genau. Bis nächsten Monat. Ciao. just because to achieve some goals we never needed and we badly treated the soil on which we stand.